Der letzte Detektiv. Eine Science-Fiction-Krimiserie von Michael Koser. Heute Kopfjäger. Der Klimadom war kaputt. Endgültig. Die Schleusen des Himmels hatten sich geöffnet. Babylon soff ab. Sintflut. Weltuntergang. Großalarm. Das Wasser stieg. Und stieg. Als es mir in Mund und Nase lief, wachte ich auf. Kein Wasser, keine Sintflut. Ein Traum. Aber der Alarm war noch da. Unüberhörbar. Enervierend. Sam. Natürlich Sam. Wer oder was sonst? Halt das Maul. Wie spät? 3:17:09, wenn's beliebt. Mitten in der Nacht. Du machst so einen widerlichen Radau. Was ist los? Alarmstufe Rot, Genosse. Knallrot, Feuerrot. Priorität 1A. Jetzt nimm mittel, ich hab das Phone. Ja. Jonas. Nur Jonas. Der letzte Detektiv. Wenn Sie mich wegen irgendwelchem Pipifax geweckt haben, wird es Ihnen leid tun. Pipifax? Ihr Leben will ich retten. Doch nicht so früh, aber nett von Ihnen. Augenblick. Woher kommt der Anruf, Sam? Piep! Supermedia, Betriebskrankenhaus. Supermedia, einer der größten Holo-Anbieter. Der größte, genau genommen. Neben Network. Der Boss heißt Behringer, Adolf Behringer. Zweimal waren wir zusammengerasselt. Und zweimal hatte Jonas knapp nach Punkten gewonnen. Siehe Fall Megastar. Siehe Fall Westfront. Olle Kamellen, Sammy, geh auf Bildfon. Ja. Genau, was ich Ihnen vorschlagen wollte, Herr Jonas. Damit Sie wissen, dass es mir ernst ist. Der hat was am Kopf, Chef. Was sehen Sie, Herr Jonas? Eine weiße Kugel. Ihr ehrenwertes Haupt, wie ich vermute. Verbunden und umwickelt. Wer sind Sie? Peter Pelikan. Besser bekannt als Pepe mit der roten Nase. Sagt Ihnen nichts? Supermedias berühmter und beliebter Holo-Clown. Aus Kiddie-Shows mache ich mir nichts, Herr Pelikan, aber ich kenne Sie natürlich. Das heißt Ihren Namen. Siehe Fall Weihnachtsmärchen. Weihnachten 2013, vor einem Vierteljahr. Da hatte ich Pelikan ein Fax geschickt. Es ging um seinen schärfsten Konkurrenten, um Konrad Coburg. Coco mit dem goldenen Herzen. Networks berühmten und beliebten Holoclown. Jonas hatte ein paar hässliche Dinge über Coburg rausgekriegt. Organschieberei, Kinderhandel. Gar nicht gut fürs Kinderliebe-Image. Jonas hatte Pelikan informiert und der hatte die Sache an die Öffentlichkeit gebracht. Coburg verlor seinen Job, seinen Ruf und jede Chance auf einen neuen Anfang. Deshalb rufe ich Sie an, Herr Jonas, wegen Coburg. Wollen Sie sich bedanken? Genau das, Herr Jonas, mit Rat und Tat gewissermaßen. Coburg ist nämlich total ausgerastet. Er ist untergetaucht und hat gewaltige Kopfgelder ausgesetzt auf alle, die an seinem Sturz beteiligt waren. Auf mich, auf Ihre Kollegin Wallery. Genannte allerletzte Detektivin. Oder auch Wall, von wegen Jonas und der Wahl. Das ist ein Witz. Ach so. Ja. Sam ist mehr als ein Witzbold. Viel, viel mehr. Er ist Rechner, Redner, Lexikon, Sprücheklopfer, Musikmacher, Radaubruder, Krawalltüte, Nervensäge. Unschätzbare Hilfe für seinen Herrn und Meister, wenn ihm danach ist. Clevere Spinne im Internet. Rücksichtsloser Geisterfahrer auf der Datenautobahn. Sam ist mein Computer. Klein, drahtlos, verwegen. Und laut. Worauf hoch würden einen lassen können? Ihr Kopf ist der teuerste, Herr Jonas. Wie teuer? 500.000 Euro, habe ich gehört. Ist er nicht wert? Gehört? Von wem, Herr Pelikan? Von den beiden Schlägern, die mich überfallen haben. Gestern im Parkhaus von Supermedia. Zum Glück kam gerade der Werkschutz vorbei. Sonst wäre ich jetzt tot. Danke für die Warnung, Herr Pelikan. Ich kann mehr für Sie tun, als Sie warnen, Herr Jonas. In dankbarer Anerkennung Ihrer Verdienste um Supermedia macht Ihnen die Leitung unseres Hauses ein Angebot. Behringer? Kann ich mir nicht vorstellen. Der ist nicht gerade ein Freund von Jonas. Herr Behringer kümmert sich nicht um Details. Herr Behringer bestimmt nur noch die großen Linien der Programmpolitik von seiner Villa auf Lanzarote aus. Das Angebot macht Ihnen unser geschäftsführendes Direktorium. Und zwar? Wir offerieren Ihnen einen erstklassigen Bodyguard, Herr Jonas, zu Ihrer freien Verfügung, bis Coburg gefasst ist. Sagen Sie Ihrem geschäftsführenden Direktorium besten Dank. Ding Dong, heißen Dampf. Sie nehmen an, Herr Jonas? Nein. Jonas kann auf sich selbst aufpassen. Wie Sie wollen, Herr Jonas. Rufen Sie mich an, falls Sie Ihre Meinung ändern. Am nächsten Morgen musste ich früh raus. Aus dem Bett, aus meinem Büroapartment, aus dem Haus. Die Stadt Babylon wollte was von Jonas. Dringend. 100 Euro. Jedes Vierteljahr. Dafür kriegte ich einen Stempel in meine Lizenz. Vom Amt für Freiberufler. Unterabteilung 1113. Aus dessen Spieler Privatdetektive. Im Bezirksrathaus. Nicht weit. An der Piazza Sevastopol. Ich ging zu Fuß. Zügig, aber vorsichtig. Hielt mich dicht an den Wänden. Sah mich öfter um. Nichts Verdächtiges in Sicht. Kein Coburg, kein Kopfjäger. Überhaupt wenig Passanten um diese Zeit. Eine Frau mit Kinderwagen. Oben an der großen Freitreppe zur Piazza. Als Jonas vorbeikam, knickte plötzlich ihr linkes Bein weg. Sie griff sich an die Wade, ließ den Wagen los, der fing an zu rollen. Über die Stufen, nach unten, immer schneller. Oh, Baby! Hilfe! Sie, mein Herr, bitte! Laufen Sie! Halten Sie den Wagen fest! Retten Sie mein Baby! Ich kann nicht! Ein Krampf! Bitte! Ritter Jonas sprintete die Stufen runter, dem Wagen nach. Irgendwie kam mir die Situation bekannt vor. Ein Kinderwagen, der eine Treppe runterrollt. Das hatte ich schon mal gesehen. Und Sam wusste wo. Auf der Leinwand, du Alzheimer. In der Kinemathek. Panzerkreuzer Potjomkin. Uraltfilm, schwarz-weiß. Black and white und Ja, was und? Stumm. Halt die Backen, Sammy. Ja. Keine Zeit für cineastische Reminiszenzen. Oh Gott, oh Gott. Ja, dir bloß so schwere Wörter gelernt. So, gleich habe ich den Wagen. Nein. Doch, noch zwei Schritte. Nein, kein Baby im Wagen. Bloß Metall und Plastik. Ein Robot? Mit Baby Vokoda. Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Ich sah kurz über die Schulter. Die Frau war verschwunden. Sam in meiner Tasche brüllte mit dem Robobaby um die Wette. Jonas machte einen Hechtsprung zur Seite. Weg vom Kinderwagen. Keine Sekunde zu früh. Alarm! Alarm! Nee, Alarm vorbei. Bombe explodiert, Kinderwagen zertrümmert. Wie sieht's aus, Chef? Leben noch frisch? Im Prinzip ja, Sammy. Ein paar Abschürfungen, eine Beule am Kopf. Naja, wo sie keinerlei Schaden anrichten dürfte. Ein Helikopter, direkt über Jonas. Laut und bedrohlich. Noch ein Attentat, ich zog den Revolver, sah nach oben. Wunderbar, bleib so, Jonas, so verdattert. Halt diesen dämlichen Ausdruck. Perfekt. Warndetektiv unter Schock nach Babyattacke. Danke. Rühren. Jetzt noch ein paar Meter Kinderwagen trümmern. Kein Attentäter. Alouette, Babylons bekannte Heli-Reporterin. Tag und Nacht ist sie unterwegs in ihrem Helikopter. Über den Straßen und Plätzen der großen Stadt. Immer auf der Suche. Nach einem knackigen Unfall, einem saftigen Massaker. Wenn sie was findet, geht sie runter. Und schießt. Mit ihrer Holokamera. Das reicht für einen 10-Sekunden-Spot in der Bezirkssendung auf Supermedia Lokal. Mach's gut, Jonas! Man sieht sich! Ey, wo denn? Man sieht sich, man kennt sich. Man mag sich sogar. Im Allgemeinen sind Heli-Reporter unbeliebt. Nicht bei Jonas. Alouette macht ihren Job, wie ich meinen. Dieselben Typen, die Alouette Aasgeier schimpfen, kriechen fast in den Holokasten, wenn ihr Material läuft. Jonas holte sich den Stempel. Keine besonderen Vorkommnisse auf dem Nachhauseweg. Whisky, Sir? Besser nicht, Sammy. Besser klaren Kopf behalten. Sojakaff, so schwarz wie meine... Füße? Wie meine Stimmung. Das war knapp, eben auf der Piazza. Ja, ja, ein wahrlich cleveres Szenario, oh du Schutz der Witwen, Schirm der Waisen, Retter der Enterbten, Verderbten, Gekerbten, Verstärkten... Genervten. Was? Auch wenn sie's nicht ganz reimt. Hilflose Frau, rollender Wagen, schreiendes Kind. Da muss mein Jonas ja seinen Verstand ausknipsen. Das bisschen Rest, was er sein eigen nennt. Das war Profiarbeit, Sam. Vielleicht Ex und Hop. Oder Freischaffende. Tja, sollten euer Leichtfertigkeit jetzt nicht doch lieber den Pelikan phonen? Hä? Von wegen des offerierten Bodyguards? Sollte ich, Sammy? Hinweg mit dem Schwanken, dem Zaudern und Kranken, denn siehe, er ist es, welcher uns da wohnt. Hm? Der Liebling, der Kleine, der Großmeister, der Komik. Ja? Pelikan, haben Sie schon gehört, Jonas? Dass ich fast in die Luft geflogen wäre. Sie? Wieso Sie? Nein, Ihre Freundin Wallery hat's erwischt. In ihrem Mini-Apartment in der Südstadt. Bombe? Ganz altmodische Buschmesser, ein Blutbad. Sehen Sie sich's in den Holonews an. Arme Valerie. Requiescat in pace. Aus ihr wäre nie eine gute Detektivin geworden. Nein, nein. Amen. Was halten Sie jetzt von unserem Angebot, Herr Jonas? Schicken Sie ihn in Gottes Namen rum, Ihren Bodyguard. Gratuliere, Herr Jonas. Ein äußerst vernünftiger Entschluss. Wer weiß. Aber das würde sich zeigen. Gut 2 Stunden später war er da. Ihr Bodyguard, Herr Jonas, von Supermedia. Kommen Sie rein. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Doch nicht so, Herr Jonas. Machen Sie bitte die Tür weit auf und stellen Sie sich so, dass ich Sie von außen sehen kann. Kein Grund zum Misstrauen, Cowboy. Ich bin Ihr Schützling. Ich tue Ihnen nichts. Professionelle Routine, Herr Jonas. Kommen Sie schon rein, Cowboy. Weisen Sie sich aus. Er war jünger als Jonas. Etwas kleiner, genauso breit. Dokumente in Ordnung. Wayne hieß er, Jim Wayne. Ausbildung auf der Bodyguard-Akademie Dallas, Texas. Ein Gastsemester in Grozny. Abschluss summa cum laude. Diverse Einsätze, alle erfolgreich. So weit, so gut. Sammy mochte ihn nicht. Warum? Keine Ahnung, euer Ehren. Aber ich komm schon noch dahinter. Riegel vor! Ihre Tür sollte immer verschlossen sein, Herr Jonas. Fenstervorhänge zu. Haben Sie keine Jalousie, Herr Jonas? Kein Rollo? Bodenloser Leichtsinn. Herr Jonas, setzen Sie sich auf den Fußboden. Langsam, Cowboy. Nennen Sie mich Jim, Jonas. Nennen Sie mich Herr Jonas, Cowboy. Jetzt setzen Sie sich mal hin und hören mir zu. In meinem Büro-Apartment hat nur einer das Sagen. Jawohl, Jonas. Jonas, der Große, der Mächtige, der Einzige. Und Sammy, der Prophet. Merken Sie an der Disquillis, gell? Alles klar, Cowboy. Aber das ist professionelle Routine, Herr Jonas. Das muss so sein. Das haben Sie so gelernt, Cowboy, in Dallas und in Grozny. Hier ist Babylon, Cowboy. Hier bestimmt Jonas, wo es lang geht. Sie laufen hinterher, Cowboy, und passen schön auf. Und wenn Ihnen das nicht passt, dann nehmen Sie Ihr Bodyguard-Diplom und... Und schieben es sich da rein, wo es weh tut. Nämlich quer. Und verschwinden wieder. Verstanden, Cowboy? Kein Problem, Herr Jonas. Sie sind der Boss. Was haben Sie vor? Wir werden uns nicht im Haus verschanzen und abwarten, Cowboy. Viel zu passiv. Wir werden aktiv. Wir gehen raus. Wie Sie meinen, Herr Jonas, wir gehen raus. Wohin? Hinter den Anschlägen steckt Konrad Coburg. Korrekt? Korrekt, Herr Jonas. Wenn wir Coburg schnappen, hören die Anschläge auf. Korrekt? Korrekt, Herr Jonas. Herr Lehrer, darfst du mich was fragen? Von mir aus, Sam. Wo finden wir den Coburg, Genosse? Hm? Wo steckt der Schuft? Wo hat er sich verstochen? Gute Frage, Sammy. Ja. Die ich Ihrem Computer vielleicht beantworten kann, Herr Jonas. Herr Pelikan hat mir nämlich einen Tipp gegeben. Coburg war nicht immer der berühmte Holo-Clown von Network gewesen. Coburg hatte klein angefangen. Ganz klein. Als Studioarbeiter bei Supermedia vor langer, langer Zeit. Als Holo-Serien noch nicht digital produziert wurden, sondern real, mit wirklichen Schauspielern, mit echten Requisiten in richtigen Studios. Jonas kannte das verlassene Studiogelände von Supermedia. Siehe Fall Megastar. 2,5 Jährchen sind's nun her. Viel wird sich da nicht verändert haben, Sammy. Ein bisschen mehr Staub, ein bisschen mehr Müll. Absolutely dead trousers, Sir. Tote Hose. Das perfekte Versteck für einen gesuchten Verbrecher, falls Sie mir die Bemerkung gestatten, Herr Jonas. Und falls Sie vorhaben, das Studiogelände aufzusuchen, Supermedia stellt Ihnen eine E-Limousine zur Verfügung. Die stand auf der Straße, vor dem Haus. Jonas durfte nicht gleich einsteigen. Erst legte sich der Cowboy auf den Rücken und schob sich unter den Wagen. Wegen Haftladungen etc. Professionelle Routine. Reifen okay, Leitungen auch. Jetzt noch der Akku. Jonas? Nur Jonas? Der letzte Detektiv? Wer will das wissen? Mein Laserstrahler. Oh! Oh! Schnell war er, der Cowboy. Ehe ich meinen Revolver aus dem Halfter hatte, zog er eine abgesägte Schrotflinte aus dem Hosenbein. Der bedröhnte Typ kam gar nicht mehr dazu, seinen Laser abzudrücken. Er fiel um. In einem Feuerwerk blutiger Fontänen. Mit der Schrotflinte arbeite ich gerne, Jonas. Viel zuverlässiger als ein Laser. Unter uns, Herr Jonas, sie macht so ein befriedigendes Geräusch. Da ist also wirklich was dran, Jonas? Woran, Alouette? Dass ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist. Geh mal ein Stück zur Seite. total durchsiebter Killer schwimmt im eigenen Blut. Oh, das muss groß ins Bild. Sowas reißen Sie mir aus den Händen. Mach so weiter, Jonas. Das ist gut fürs Geschäft. Kriege ich Prozente, Alouette. Bald sehen. Bis bald, Jonas. Ich bleib in der Nähe. Das alte Studiogelände von Supermedia war noch genau so, wie ich es in Erinnerung hatte. Eine weiträumige Geisterstadt. Kein Laut, kein Mensch, nicht mal ein Geist. Große Hallen mit verrotteten Dächern, zerfallene Schuppen, Schrotthaufen, zerfressene Kabel und Staub. Überall Staub. Dick und gleichmäßig wie ein grauer Teppich. Ein Teppich, den seit Ewigkeiten niemand betreten hatte. Auf den ersten Blick jedenfalls. Der Cowboy sah zweimal hin und fand was. Spuren, Herr Jonas, im Staub. Schuhe und Reifen. Frische Spuren, wenn Sie mich fragen, Herr Jonas. Wann hat's zuletzt geregnet, Sammy? Oh, nur warten Sie mal, mein Gutes, da unten ist. Ah ja, gestern war's. Am 11. März im Jahre des Herrn 2014. Das vom Turme schluckt die neunte Stund. Was meinen Sie, Herr Jonas? Coburg? Nee, Bamberg. Möglich. Die Spuren führten zu einer abgelegenen Halle. Wir folgten ihnen. Vorsichtig, mit gezogenen Waffen. Professionelle Routine. Durch die offene Tür. In den leeren Innenraum. Nein, nicht leer. Nicht ganz. Durch ein Loch im Dach fiel Licht auf das entgegengesetzte Ende der Halle. Da stand ein Sessel. Ein altmodischer Ohrensessel. Blümchenbezug, geschwungene Armlehnen. Im Sessel saß einer. Stocksteif. Regungslos. Still. Wir blieben an der Tür stehen. Wie ging's weiter? Wenn Sie freundlicherweise hier warten würden, Herr Jonas, lassen Sie mich vorangehen und die Lage abchecken. Das ist mein Job. Okay, Cowboy. Ich gebe Ihnen Deckung. Professionelle Routine. Danke, Herr Jonas. Hey, halten zu Gnaden, Exzellenz. Der Kerl ist mit Nichten und Neffen astrein. Der im Sessel? Ah, der auch. Aber Sammy meint den Cowboy, Jimmy Wehne, den allseits bekannten vollakademischen Bodyguard. Summa cum laude, ping pong, pipapo. Was stört dich an ihm? Ja, wir atmen ein und aus, präziser, wie oft. Seine Atemfrequenz, was ist damit? Ja, die ist immer die gleiche, 30 Schnaufer pro Minute. Egal, was er macht, ob er geht, ob er steht, ob er schweigt, ob er redet, ob ihm warm ist oder kalt, ob er mit der Flinte knallt. Ah, immer genau 30 Atemzüge. Das gibt's nicht, Sammy. Das ist so, außerdem, der Kerl sendet. Bist du sicher? Blöde Frage und so unnötig. Sicherheit, dein Name ist Sam. Was sendet er? Weiß ich noch nicht. Verschlüsselt. Gefällt mir gar nicht. Meinst du mir? Kannst du die Sendung blockieren? Vielleicht. Mal probieren. Der Mann auf dem Sessel ist Coburg, Herr Jonas. Ich ging näher ran. Tatsächlich. Konrad Coburg. Ex-Clown. Krimineller. Kopfgeldspezi. Da saß er. Verschnürt, verklebt, geknebelt. Seine Augen waren weit aufgerissen. Die Augäpfel rollten hektisch, als ob er uns dringend was mitteilen wollte. Ansonsten tickte er. Unaufdringlich. Regelmäßig. Moment. Coburg tickt. Zurück, Herr Jonas! Sollte man ihm nicht den Knebel aus dem Mund? Klar doch. Und ihm die Nase putzen und den Hintern abwischen. Ach, hau ab, du Volltrottel! Sammy, sag doch, was du meinst. Bombe, Sammy! Eine Bombe. Im Sessel. Der hatte sich in seine Bestandteile aufgelöst. Coburg desgleichen. Der Cowboy und Jonas rappelten sich auf und betrachteten die Stätte der Verwüstung. Dann sahen wir hoch, durchs Loch im Dach, auf Alouette in ihrem Helikopter. Hallo, da unten. Alle guten Dinge sind drei, was, Jonas? Halten Sie doch kurz mal meinen Computer, Cowboy. Hey, ich bin doch kein Lasso. Andererseits, auf drei Beinen kann man nicht stehen, Alouette. Aber nur, wenn man ein Esel ist. Wiedersehen, Jonas. Jonas war ein Esel. Jonas hatte sich aufs Glatteis locken lassen. Die ganze Geschichte stimmte hinten und vorne nicht. Coburg würde sich doch nicht selbst in die Luft sprengen, nur um Jonas zu erwischen. Und dann dieser merkwürdige Bodyguard mit dem gleichmäßigen Atem und dem ausgeprägten Sendungsbewusstsein. Doch ist dies noch nicht alles, Herr und Meister. Höre und staune. Unser Freund, der Cowboy, hat immer denselben Puls und denselben Blutdruck. Ach, deshalb haben Sie mir Ihre quäkende Blechdose in die Hand gedrückt. Na. Ja, und schwitzen tut er auch nicht. Kein einziges Tröpfelchen. Professionelle Routine, Cowboy? Könnte man sagen, Herr Jonas. Stehen Sie bitte ganz still. Und nehmen Sie die Hände hoch. Doch! Halt! Ratenköpfchen, gell? Ja. Mach's Maul zu. Ja. Jonas, ja, Madame, steh nicht blöd rum. Sammy kann ihm die Hirnströme nur kurz blockieren. Du was? Schnapp dir ein Sesselbein und zieh's ihm über die Rübe. Ja, bitte, es geht doch. Sammy hat ihn durchschaut. Nur eine Maschine kann eine andere Maschine erkennen. Besonders, wenn die als Mensch maskiert ist. Der Cowboy war kein Mensch. Er war ein Android, ein Replikant, ein gentechnisches Produkt. Eine illegale Konstruktion mit ein paar noch illegaleren Extras. Kameras hinter den Augen, Mikrofone in den Ohren. Melde gehorsamst, Herr Kommodore. Der Kerl ist ein wandelndes Holostudio. Das heißt, alles, was er sieht und hört, nimmt er auf. Ja, und mir noch, Jonas, mein. Alles, was er sieht und hört, sendet er auf Sonderfrequenz. Du hast die Verschlüsselung geknackt, Sammy. Ja, kein Schlüssel ist ihm zu schlitzohrig, kein Code zu kompliziert, denn wahrlich, er ist Sam, der Sultan der Systeme, der Dandy der Dateien, der Nabob der Netze. Der Houdini der Hacker. Ja, nicht schlecht, Kömpel. Könnte von mir sein. Der Cäsar der Cyberpunks. Das reicht, Sammy. Sonst noch was? Ja, der Cowboy hat einen Hohlraum im Bauche, allwo Menschen und Norm-Androiden ihren Magen zu hegen pflegen. Was drin? Maybe, sir, perhaps, possibly. Was heißt das? Ja, weiß ich ja nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Indem dasselbige Hohlraum exorbitant beschirmt und abgeschottet ist. Doch, gib Sammy ein wenig Weile, oh Herr. Wie viel? Oh, sollen wir 2 Stunden, hä? Unmöglich. So viel Zeit hatten wir nicht. Es gab Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel rauskriegen, was gespielt wurde. Und Jonas war klar, wo er einhaken musste. Wer hatte ihm denn das faule Ei, den Cowboy, angedreht? Na wer? Il Maestro Pelicano, Pelicanissimo. Regelrecht bekniet hat er meinen Jonas. Begöscht hat er ihn belatschert. Genau. Und wo steckt Pelikan? Supermedia-Betriebskrankenhaus im Supermedia-Hochhaus. Wie kommen wir rein? Wie kommen wir rein? Durchs Tor, mittels einer enteigneten Passscheibe. Lieber nicht, Sammy. Wieso? Vielleicht warten Sie da schon auf Jonas, wer immer Sie sind. Besser durch die Hintertür. Nee, gibt's nicht, du Napsülze. Selber Napsülze. Was? Ich meine das bildlich. Aha. Symbolisch sozusagen. Ach was. Und wo, belieben Herr Symbolist oder auch Symboliker, besagte Hintertür zu lokalisieren? Hm? Hinten? Oben, Sammy. Du hast doch die Frequenz von Alouette. Aber sie schüttert. Ruf sie an. Jonas will mit dir reden. Hören ist gehorchen, o Herr der himmlischen Heerscharen. Bip. Augenblick noch, Sam. Was machen wir mit dem Cowboy? Irgendwann kommt er wieder zu sich. Oh, muss nicht sein, Eminenz. Lasset uns ihn ganz tot machen, auseinanderschnippeln und die Einzelteile auf den Schrott schmeißen. Amen. Ich weiß nicht, Sammy. Was? Wir sollten ihn erstmal aufheben, bis genau feststeht, was los ist. Hier wird sich doch irgendwo eine Kammer finden mit einem Schlüssel. Sehen wir uns mal um. Ja, sehen wir uns mal um. Apropos um auf die Dame Alouette zurückzukommen, verehrtester. Alouette hatte eine Dauergenehmigung. Sie durfte jederzeit auf dem Supermedia-Hochhaus landen. Das Sicherheitssystem ließ ihren Helikopter durch. Die Wachen kannten sie. Alouette war gern bereit, Jonas auf dem Studiogelände aufzulesen und mit ihm den kurzen Trip zum Supermedia-Hochhaus zu machen. Nicht nur aus Sympathie. Sie hoffte auf neue schöne Bilder von blutigen Anschlägen und explosiven Attentaten. Eine durchaus begründete Hoffnung. Was haben Sie denn heute im Kasten, Alouette? Ein Hackebeil-Massaker? Ein Massenbarbecue? Barbecues finde ich am besten, wenn die Leute so richtig anfangen zu brutzeln. Warten Sie es ab. Falls Ihr Newsboss sein Okay gibt, sehen Sie es heute Abend im Holo. Mein neuer Assistent, Jonsson. Josef Jonsson. Pelikan will was von uns. Wo finden wir ihn? Ja, Sie haben was mit der Operation Private Eye zu tun. Im Penthouse von Herrn Behringer. Braucht er ja nicht mehr, seit er auf Lanzarote ist. Manche haben es gut. Da drüben. Soll ich Sie mit dem Scooter hinbringen? Lassen Sie nur, wir laufen ganz gern mal ein Stück. Was, Josef? Auf dem weiten Flachdach wirkte Behringers Penthouse wie eine Warze. Oder wie ein Pickel auf einer Glatze. Um uns, unter uns, Babylon, die große Stadt. Schwarze Wolken über dem Reservat. Über den Wohnvierteln grauer Smog. Giftgelbe Dämpfe aus den Heizwerken. Ein paar Kilometer entfernt ragte Atlas in die Höhe. Der gigantische Kran für Reparaturen am Klimadom. Der Klimadom ist immer kaputt. Atlas ist immer im Einsatz. Jonas nahm die Aussicht nur nebenbei zur Kenntnis. Jonas grübelte. Was war Operation Private Eye? Jonas machte sich Sorgen. Wir kamen ans Penthouse, Wir gingen nicht durch die Tür, wir gingen um die Ecke, zur Rückseite, wo wir vom Heliport aus nicht gesehen werden konnten. Aber wir konnten sehen. Ins Penthouse, durchs offene Fenster. Und wir konnten hören. Tut mir leid, Herr Behringer, ich kann den Androiden noch immer nicht erreichen. Versuchen Sie es weiter, Pelikan. Selbstverständlich, Herr Behringer. Hallo, Wayne. Pelikan ruft Wayne. Bitte melden. Pelikan ruft Wayne. Mein dankbarer Freund Peter Pelikan. Ich erkannte ihn an der Stimme. Nur an der Stimme. Er sah ganz anders aus als heute nach dem Bildfon. Der Kopfverband war weg. Pelikan war munter und beweglich. Offensichtlich geheilt. Auf wundersame Weise. Er saß an einem hochmodernen Intercom-Pult. Vor zwei großen Monitoren. Diversen Mikros, unzähligen Tasten und Schaltern. Gerade hatte er mit Behringer gesprochen, dem großen Boss von Supermedia. Nicht direkt, über Mikro und Monitor. Hinter Behringers Schrumpfkopf leuchtete ein Himmel von unwahrscheinlichem Blau. Über schwarzem Sand. Lanzarote. Der zweite Monitor blieb dunkel. Der Cowboy war wohl immer noch bewusstlos. Pelikan ruft Wayne. Ich sehe was, Herr Behringer. Da ist was auf dem Monitor. Pelikan ruft Wayne. Kommen! Wayne, kommen! Was? Was ist passiert, Herr Pelikan? Ja, das will ich von Ihnen wissen, Wayne. Der Cowboy kam zu sich. Auf dem Monitor zeichnete sich was ab. Zuerst vage, dann immer schärfer. Die Wand der Kammer, in die Jonas ihn gesperrt hatte. Das Auge des Androiden wurde klarer, sein Kopf auch. Und seine Erinnerung. Ein Schmerz! Ein entsetzlicher Schmerz. Im Kopf. Mehr weiß ich nicht. Was ist los, Pelikan? Oh. Wo steckt der Android? Wayne ist noch auf dem alten Studiogelände, Herr Behringer. Oh. Was ist mit Jonas? Ja, das weiß ich nicht, Herr Behringer. Ich meine, Wayne weiß es nicht. Er hat ihn verloren? Ja, sieht ganz so aus, Herr Behringer. Jonas ist offenbar misstrauisch geworden. Tut mir leid. Leid? Es tut Ihnen leid, Pelikan. Ich sage Ihnen was. Wenn Sie diesen dämlichen Androiden nicht ganz schnell wieder mit Jonas zusammenbringen, dann wird es Ihnen noch sehr viel mehr leid tun. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Herr Behringer, ich... Ich habe Operation Private Eye aktiviert, um diesen Superbastard Jonas ein für alle Mal zu erledigen. Sie, Pelikan, habe ich als Chef vor Ort eingesetzt, weil Jonas keinen Grund hat, Ihnen gegenüber misstrauisch zu sein. Und weil ich Sie für einen fähigen Medienkoordinator gehalten habe. Das war wohl ein Irrtum. Aber nein, Herr Behringer... Eben, Ihr Szenario war nicht schlecht. Coburgs angeblicher Rachefeldzug, das Kopfgeld, der Android, den wir bei der Korporation als Sonderanfertigung in Auftrag gegeben haben, um ihn Jonas als Bodyguard unterzuschieben, soweit ganz ordentlich. Und was dabei herauskam, habe ich mir mit Vergnügen angesehen. Danke, Herr Behringer, vielen Dank. Aber da Sie jetzt die Initiative verloren haben... Nur momentan, Herr Behringer. Das wird sich ganz schnell wieder ändern. Verlassen Sie sich auf mich. Sie können mir viel erzählen, Pelikan. Fakten, wenn ich bitten darf, konkrete Vorschläge. Ja, ja. Sehen Sie, Herr Behringer, wo immer Jonas sich zurzeit aufhält, er wird früher oder später zur Basis zurückkehren, in sein Büroapartment. Und wenn Wayne sich ein bisschen erholt hat, wird er dorthin fahren und warten, bis Jonas auftaucht. Und dann keine Spielchen mehr, Pelikan. Keine Kopfjäger, keine neuen Attentate. Ja, aber wir haben doch noch einiges im Petto, Herr Behringer. Auf Ihren Wunsch. Sie wollten ein extensives, dramaturgisch aufbereitetes Medienspektakel. Gestrichen. Bei nächster Gelegenheit wird Operation Private Eye terminiert. Modus wie vorgesehen, Herr Behringer? Wie vorgesehen. Sobald Jonas und Wayne beieinander sind, drücken Sie auf den roten Knopf. Und die Sprengladung in Waynes Bauch geht hoch. Das will ich hoffen, Pelikan. Ach, seien Sie unbesorgt, Herr Behringer. Es wird keine Pannen mehr geben. Wayne, Pelikan ruft Wayne. Wie fühlen Sie sich, Wayne? Etwas besser, Herr Pelikan. Jonas gab das Zeichen zum Aufbruch. Jonas hatte genug gehört. Hinter der Geschichte steckte nicht Coburg. Der war nur eine entbehrliche Figur im Spiel. Der Spieler war Behringer. Und Jonas war der Verlierer. Wenn Behringer genug mit ihm gespielt hätte, würde er ihn vom Brett nehmen. Durch die Bombe im Cowboy. Der Supermedia-Boss hatte es nicht verwinden können, dass Jonas ihm seinerzeit sein großes Weltkriegsspiel kaputt gemacht hatte. Rache ist süß. Rache ist Blutwurst. Also spricht Willi Wutzke der Weise von Diebelskirche. Wirklich? Ich bin sicher, es war der Weihnachtsmärchenfall. Dadurch ist Behringer wieder eingefallen, dass es Jonas gibt. Und er hat sich vorgenommen, mir die alten Geschichten gründlich heimzuzahlen. Vielleicht langweilt er sich auf Lanzarote. Eigentlich schade. Was ist schade, Alouette? Dass du jetzt Bescheid weißt, Jonas. Findest du? Du wirst natürlich Gegenmaßnahmen treffen. Beringers Plan durchkreuzen, den Androiden ausschalten. Und das heißt, keine Bomben mehr, keine Kopfjäger, die an den Ecken lauern, kein Feuer, kein Blut. Für mich ist in deiner Geschichte nichts mehr drin, Jonas. Da irrst du dich gewaltig, Alouette. Das Beste kommt noch. Der große Höhepunkt, der absolute Knalleffekt. Was denn? Wirst du sehen und aufnehmen und gut verkaufen. Sam! Sam! Yes! Ich meine, was beliebt meine Mollenknochen? Dem Herrscher über 100.000 Haremsweiber? Schön wär's. Das heißt bei näherer Betrachtung doch lieber nicht. Wünscht er den weisen Spruch? Das muntre Lied. Oder den klugen Rat? Eher die kühne Tat, Sammy. Oh, aha, hauen und stechen. Hacken und brechen, Sammy. Das kannst du besser. Wohlan denn. Worum geht's? Sagt es nur ungescheut. Du kennst ja die Spezialfrequenz, auf der Cowboy sendet. Mach dir keine Sorgen. Sie blieb mir nicht verborgen. Du wirst dich da als eine Art Relaisstation festsetzen, falls du das kannst. Ja, das alles auf Ehr. Das kann ich und noch mehr. Gut. La, la, la, ungefähr. Alles, was der Cowboy an Pelikan sendet, Bild und Ton, das wirst du abfangen. Zu Befehl, abfangen, zack, zack, die Waldfrau. Stattdessen wirst du Falschmaterial an Pelikan weiterleiten. Imaginäre Bilder, irreale Töne. Pelikan soll glauben, der Cowboy tut, was ihm befohlen wird. Das heißt, Pelikan wird sehen, wie der Cowboy zu Jonas nach Hause fährt und da wartet. Aha, wohingegen der Cowboy auf eine ganz andere Reise gehen wird. Mit deiner Hilfe, Alouette. Was soll ich tun? Du landest jetzt auf dem Studiogelände. Und dann ist der Cowboy noch im Kabuff, Sammy. Oh, ja, ja, ja, so gerade eben noch, gestrenger Herr. Indem er just, oha, jetzt beginnt die Tür mit wuchtigen Tritten aufzusplitten. Das soll er bleiben lassen. Hau rein, Sammy. Wo? Verpass ihm eine zweite Dosis Kopfweh. Aber vorher... Vorher setze ich mich auf des Funkes Wellen. Ich fange ab, was wirklich ist und sende, was nicht stimmt. Genau. Du sendest, was Pelikan sehen und hören würde, wenn der Cowboy tatsächlich ausbricht. Ausbreche bitte. Konjunktiv, du verbaler Legastheniker. Geschenkt. Dann lässt du den Cowboy zur E-Limousine gehen, zu mir fahren und vor der Tür warten, okay? Okay. Oh, oh, oh, oh. Viele, viele Bilder bewegt und dreidimensional. Viele, viele Töne. Und das alles genital. Korrektur. Digital produziert. Hast du eine Ahnung, wie viele Prozesse da ablaufen? Nö. Aber du schaffst das schon, Sammy. Ach ja, immer ich. Da kommt ein kleiner Computer ganz schön ins Scharwitzen. Streng dich an. Wenn's vorbei ist, schenke ich dir was Schönes. Was? Wir landen. Halt dich fest, Jonas. Alles lief nach Plan. Ich schloss die Kammer auf. Der Cowboy hockte stöhnend in der Ecke. Ich gab ihm eine Narkose mit dem Griff meines Revolvers. Alouette fand ein brauchbares Seil. Wir fesselten den Cowboy und hängten ihn unter den Helikopter. Und jetzt, Jonas? Jetzt empfehlen wir uns. Wohin? Super Media Hochhaus. Wir haben ein Paket abzuliefern. Auf geht's. Inzwischen war es dunkel geworden. Über dem Hochhaus ging Alouette tiefer. So unauffällig wie möglich. Jonas beugte sich raus. Mit seinem Taschenmesser schnitt er das Seil durch. Der Cowboy rutschte von der Kufe aufs Penthouse-Dach. Da blieb er liegen. Alouette zog den Helikopter hoch. Das reicht, Alouette. Halt ihn hier fest. Holokamera bereit? Immer bereit. Mit hochempfindlichem Material für Aufnahmen bei Dunkelheit? Willst du mir meinen Job beibringen, Jonas? Sam, was sieht Pelikan auf dem Monitor? Ja, was sieht er denn? Ach ja, den Flur von euer Gnaden fürstlicher Behausung. Dort... Ja, dort glaubt er, steht der Cowboy meinen Herrn erwarten. Wird Zeit, dass ich komme. Wie war was denn, Treppe? Was denn sonst? Der Fahrstuhl ist kaputt. Ach so. Oha, schwere Schritte auf den Stufen. Nach eines langen Tages Last und Frust kehrt müde heim der letzte Detektiv. Jetzt, oh ja, jetzt ist er im 16. Stock. Er biegt um die Ecke. Oh, der Cowboy erblickt ihn. Und mein Jonas erblickt den Cowboy. Oh, ist das spannend. Verständnislos glotzt er ihn an, treu auf den Blicks. Wie Pelikan es befiehlt, tritt der Cowboy an Jonas heran. Na, ah, ah, ganz nah. Alle Leute, hip, hip, hooray! Pelikan hatte auf den roten Knopf gedrückt. Die Sprengladung im Bauch des Cowboys ging hoch. Mitsamt dem Cowboy, dem Penthouse und natürlich dem Pelikan. Ganz zu schweigen von Riesenloch nebst Großbrand in den oberen Etagen. Ein gewaltiges Spektakel. Operation Private Eye war erledigt. Jonas war zufrieden. Alouette auch. Sie hatte das Feuerwerk aufgenommen. Mit Zoom und Weitwinkel. Und Teleobjektiv. Mal sehen, wer am meisten zahlt. Network oder Holodream oder eine von den Indie-Produktionen. Ich würde das Band zuerst Supermedia anbieten. Gute Idee, Jonas. Ich habe noch eine, Alouette. Du hast Jonas geholfen, danke. Und Jonas hat dir geholfen. Danke. Das sollten wir ausbauen. Vertiefen, noch heute Abend. Im Casablanca. Was meinst du? Einverstanden. Ich gehe gern mal ins Casablanca. Bloß schade, dass du nicht mitkommen kannst, Jonas. Was? Warum nicht? Weil du schon eine Verabredung hast. Eine dringendere. Davon weiß ich nichts. Aber ich... Hallo, Herr Beringer? Hier, Alouette. Stichwort Jonas. Ich weiß nicht, ob Sie es schon erfahren haben. Ihre Operation Private Eye ist ja nun leider voll in die Hose gegangen. Ja, schade um Ihr Penthouse. Schade um Ihren Holoclown Pelikan. Und schade um das viele Geld, das Sie der Korporation für den Spezialandroiden gezahlt haben. Jetzt sind Sie doch sicher noch mehr an Jonas Kopf interessiert, Herr Beringer. Das dachte ich mir. Augenblick, Herr Beringer, ich muss was erledigen. Eine Kleinigkeit, dauert nicht lange. Der Helikopter kippte plötzlich nach links. Jonas verlor das Gleichgewicht. Ich hätte gewarnt sein müssen. Aber ich traute Alouette. Treu doof. Sammy hatte recht. Blitzschnell zog Alouette mir den Revolver aus dem Halfter. Und bevor Jonas reagieren konnte, drückte sie einen Knopf am Armaturenbrett. Mein Sitz klappte nach vorn, im Boden tat sich eine Öffnung auf. Jonas rutschte, fiel durch, stürzte. Dann ein Ruck. Jonas hing an einer Leine, die an seinem Gurt befestigt war, kopfüber unter dem Helikopter, schnappte nach Luft und versuchte, sich aufzurichten. Während Alouette weiter mit Beringer sprach. Was wäre Jonas ihm denn so wert, tot oder lebendig? Wie Sie wollen, Herr Beringer, tot, wenn Ihnen das lieber ist? Wie viel? 500.000? Machen Sie Witze? Das sind Peanuts. Lassen wir doch das schachern. 5 Millionen. Nein, kein Euro weniger. Sam, bist du noch da, Sam? Mehr oder weniger, Chef. Halt dich bloß gut fest. Ja, man tut, was man kann. Es ist nicht leicht ohne Hände. Wie soll ich das? Sammy wird schlecht. Das glaube ich dir nicht. Du hast keine Marken. Jetzt ja, aber dafür hat sie mir einen Einfall. Wie sein heißgeliebter Jonas aus dieser höchst prekären Situation und Todesgefahr womöglich zu retten wäre. Und wie soll das gehen? Sammy sagt nur, Steuersystem des Helikopters und... Gut. Sie kriegen das nach rechts. Nach rechts. Moment. Verstehe. Tu dein Bestes, Sammy. Ich versuche, Alouette abzulenken. Jawohl. System Infiltrator Sam meldet sich ab, Sir. Ich hab mitgehört, Alouette. Dann weißt du ja Bescheid. Erst hilfst du Jonas, dann verkaufst du ihn an Beringer. Pfui Deibel. Du musst das richtig sehen, Jonas. Ich habe dir geholfen, damit ich dich an Beringer verkaufen kann. Ich dachte, wir sind Freunde. Sind wir ja auch. Es fällt mir gar nicht leicht, mich von dir zu trennen, aber Geschäft ist Geschäft. Weißt du, eine Heli-Reporterin verdient ja nicht schlecht, aber das richtig große Geld mache ich nebenbei als Kopfjägerin. Darum die spezielle Ausrüstung deines Helikopters. Schleudersitz, Loch im Boden. Und zu Recht praktisch. Agent Toilette, Korrektur, Agent 00 Sam zurück von geheimer Mission, Sir. Oh Gott, das Steuer! Sammy hatte den Autopiloten lahmgelegt und ganz sachte den Kurs geändert. Nach rechts, immer weiter nach rechts, wo Atlas aufragte, der Superkram. Als Alouette was merkte, war Atlas direkt voraus und nur noch ein paar Meter entfernt. Sie riss verzweifelt am Steuerknüppel, aber das brachte nichts mehr. In vollem Tempo prallte der Helikopter auf Atlas, stürzte ab, schlug auf. Und Jonas? Der hatte fleißig gesägt, an der Leine, mit seinem Taschenmesser. Kurz vor der Kollision war die Leine durch und Jonas sprang, rüber auf Atlas. Da klammerte er sich ans Gestänge und wartete, bis er wieder zu Atem gekommen war. Bravo! Eingesprungen der Rittberger mit dreifach zwirbelter Schraube. Sehr gute Weide, aber die Heilung... Bin ich Schwarzenegger, Sammy? Nee, wahrlich nicht. Und leider auch nicht Mesters Reinhold. Jeder einst leidlich bekannte Kraxel im Kabinett Tirol. Denn siehe, es geht zu steigen an die 500 Meter. Gähne die Tiefe, auf Spatten mit dem Kran. Man tut, was man kann. Unten am Fuß des Krans raucht ein Schrotthaufen. Ein Stillleben in Stahlgrau, Rußschwarz und blutig rot. Schade, dass Alouette mit ihrer Kamera nicht da war. Drei Stunden später. Ein total erschöpfter Jonas schleicht über den Flur zur Tür seines Apartments. Plötzlich eine Bewegung. Vor mir, im Schatten. Eine massive Gestalt. Der Cowboy. Unmöglich. Ein Kopfjäger. Nix Kopfjäger. Ein Rubex. RE-747B. Offizieller Robot-Executor der Stadt Babylon. Ich habe einen amtlichen Bescheid für Herrn Jonas. Nur Jonas. Wohnhaft hier. Der bin ich. Der Bescheid lautet, euch eine Vielzahl von Attentaten, Explosionen und Unfällen ist im babylonischen Stadtgebiet erheblicher Sachschaden entstanden. Da die jeweiligen Verursacher nicht zu ermitteln sind, werden Sie, Herr Jonas, als an sämtlichen vorerwähnten Vorfällen Beteiligter für den Schaden haftbar gemacht. Der berechnete Gesamtbetrag von 873.441,07 € wird von Ihrem Konto abgebucht. Widerspruch gegen diesen Bescheid ist binnen einer Frist von 3 Tagen einzulegen. Die Stadt Babylon im Auftrag Karin Kinne, Sachbearbeiterin. Soweit der Bescheid. Guten Tag. Ein Schlimmdödel. 873.441,07 €. Wer den Pfennig nicht ehrt, der... Was macht man denn da, Sammy? Ja, vielleicht zahlt der Behringer, wenn man ihm gut zuredet. Wenn man ihm sagt, dass man widrigenfalls Network informiert. Über gewisse Vorkommnisse im Zusammenhang mit Supermedia. Mit Herrn Behringer, Herrn Pelikan und einem höchst illegalen Androiden. Das ist Erpressung, Sam. Merke, hast du ein zart Gewissen, dann geht es dir beschissen. Sei schlau und sei gerissen, dann wirst du Geld nie missen. Willi Wutzke? Nee, Sam. Sam, der Weise, der Denker, der Philosoph, der Erfahrene, der Verständige, der Scharfsinnige, der Intelligente, der Schlaue, der Fuchs, das Huhn, der Stier, die Ente. Das war Kopfjäger, eine Folge aus der Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Koser. Den Detektiv Jonas sprach Bodo Primus, seinen Supercomputer Sam Peer Augustinski. Außerdem hörten Sie Ingeborg Schöner, Alexander Duda, Achim Höppner, Alexander Kerst und andere. Ton und Technik Daniela Röder und Günter Hess, Assistenz Holger Buck, Regie Werner Klein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1995. Redaktion Erwin Weigel.